über Moische Postonen und das Seminar, das wir in Dresden, im Dresdner Lesekreis im Mai veranstaltet haben, kurz zu berichten und ein paar ergänzende Worte dazu zu verlieren. Ich lege großen Wert darauf, dass man mich jederzeit unterbrechen kann, entweder wegen Verständnisfragen, weil ich mich unklar ausdrücke, das passiert mir hin und wieder, oder auch Diskussionsbeiträge sind jederzeit willkommen. In dem Lesekreis haben wir uns, soweit ich die Geschichte dieses Lesekreises kenne, ich bin glaube ich 2011 oder so dazugestoßen, immer mit kurzen Texten, entweder aus Exit oder aus anderen Quellen befasst, bis dann ich mal gesagt habe, wieso sollten wir nicht mal was Längeres, Zusammenhängendes lesen. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass wir das vielleicht mit Moische Postonen machen können, weil der bekanntermaßen einer der wenigen ist, der die Wertkritik oder den Shift weg von der Klassenkämpferei hin zu einer etwas fundamentaleren Analyse und Kritik des Kapitalismus mit begründet und angestoßen hat. Und dann haben wir uns ein Jahr lang mit diesem Buch Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Kritik. Herrschaft, das stimmt, das steht da. Herrschaft, nicht Kritik, beschäftigt. Und gegen Ende Lesekreises über dieses Buch jetzt kam die Idee auf, wieso sollen wir einfach damit aufhören und ein neues Buch lesen? Wir könnten doch das Ganze auch, weil die Rezeption von Moische Postonen auch aus unserer Sicht innerhalb der Wert- und wertabspaltungskritischen Gemeinde nicht so intensiv war, wie wir uns das gedacht haben. Also auch die kritischen Texte, Rezensionen oder Kritiken an Postonen waren schwer zu finden, gibt es auch nicht allzu viele. Und haben dann gesagt, wieso machen wir da nicht ein Seminar dazu? Und gesagt, getan, und ein Jahr später oder ein halbes Jahr später haben wir das dann auch gemacht. Vielleicht auch ein bisschen motiviert, der Georg, glaube ich, ist gerade reingekommen, ist auch aus dem Lesekreis, oder? Habe ich mich getäuscht? Doch, da, ja. Wir zwei waren vorletztes Jahr in einem Krisisseminar und haben dort eine ganze Menge festgestellt, unter anderem auch, dass die Krisisleute, ich sag mal so, ganz vorsichtig formuliert, Fans von diesen Moische Postonen sind. Und an mindestens einem Punkt haben wir also einen gravierenden Unterschied festgestellt, und das kommt in meinem kurzen Referat dann auch wieder raus, nämlich zum Begriff der Substanz des Kapitals oder der Substanz des Werts. Da unterscheiden sich die Krisisleute unserer Meinung nach mit den Postoren zusammen doch erheblich von Aussagen, die wir unterstützen, beziehungsweise die von Robert Kurz kommen. Ja, also wir haben dann dieses Seminar gemacht, wir haben das aufgeteilt, weil das ganze Buch durchzugehen hätte wahrscheinlich mehrere Wochen oder sowas gebraucht. Wir haben uns aufgeteilt in vier Hauptreferate. Das eine war Überschrift Substanz des Kapitals, das hat der Georg gemacht. Dann hat ein anderer Kollege aus dem Lesekreis über den Zeitbegriff bei Moische Postonen ein ausführliches Paper gemacht und daraus referiert. Und die Gegenüberstellung von Zitaten oder Aussagen von Postonen gegenüber von Robert Kurz, im Wesentlichen aus Geld ohne Wert, hat die Roswitha übernommen. Und ich habe dann noch den Teil übernommen, wieso. Nein, doch. Ja. Hätte ich nicht vergessen, wäre ich darauf eingegangen. Aber diesen methodologischen Individualismus, diesen Begriff hat auch der Georg in seinem Referat. Darum habe ich das jetzt nicht erwähnt. Ja, und ich habe dann noch darüber referiert oder versucht, ein paar Thesen aufzustellen, warum denn bei einem solchen großen Text, wie der Postonen geschrieben hat, die Krisentheorie, ich sage mal so, eigentlich gar nicht vorkommt oder nur in ganz leisen Andeutungen. Und selbst bei anderen Texten, die Moische Postonen geschrieben hat, auch bestenfalls als Andeutung in Richtung ökologischer Krise kommt. Und da habe ich versucht, ein paar Gründe aus dem Buch herauszufinden, warum das bei Postonen so ist, obwohl er denn eigentlich uns inhaltlich doch relativ nahe steht. Ja, ich fange einfach mal an mit einem Zitat aus Exit Nummer 1 von 2004. Da hat Robert Kurz unter dem Titel Die Substanz des Kapitals auch einen kurzen, 5-6 Seiten langen, lange Auseinandersetzung mit Moische Postonen geschrieben. Und das Ganze fängt an, könnte praktisch von mir sein oder passt gut zu meinem Referat, besser gesagt. Es ist zweifellos das Verdienst von Moishe Postol, dass er als erster die bürgerliche Arbeitsontologie, den transhistorischen Arbeitsbegriff und die Positivierung der abstrakten Arbeit durch den traditionellen Marxismus aufgebrochen und ansatzweise überwunden hat. Und zwar zum Teil lange vor der Arbeitskritik, wie sie von den deutschsprachigen wertkritischen Ansätzen seit Ende der 80er Jahre entwickelt wurde. Die ähnlich argumentierende Theoriebildung von Postol reicht bis in die 70er Jahre zurück. 84, Exit 1. Da muss ich noch darauf hinweisen, das Buch ist im Sayera Verlag erschienen, ich glaube 2003. Den Text hat der Moishe Postol aber erheblich früher geschrieben, also ich glaube, das war 93 ist es veröffentlicht worden, aber die Grundlage dafür war seine Dissertation, die muss wohl irgendwo in Mitte der 80er Jahre schon geschrieben worden sein. Das heißt, im Wesentlichen hat er seine Gedanken bereits 30 Jahre vor jetzt formuliert. Und die Auseinandersetzung in Deutschland ist mit einer sehr, für mich zumindest mal sehr überraschenden Verspätung gekommen. Aber wie dem auch sei. Ich fange mal an, kurz darüber zu berichten, Substanz des Kapitals. Ich weiß nicht, wer den gelesen hat, für den ist es vielleicht alles klar, oder wer die Exit 1 und Exit 2 gelesen hat und die zwei Artikel von Robert über Substanz des Kapitals noch fast auswendig kennt, für den sind es nur Wiederholungen. Aber wir sagen, oder wir haben in dem Seminar festgestellt, in der Diskussion und im Vortrag jetzt hier speziell von Georg, dass bei der Begriffsbildung Substanz des Kapitals wir uns doch erheblich unterscheiden. Und es ist schwierig, diese Unterscheidung auch so zu formulieren, dass sie verstanden wird. Ich sage das deswegen, weil Georg und ich uns mit diesen Krisisleuten da gestritten haben und ich hatte immer wieder das Gefühl, entweder verstehen wir deren Argumentation nur schwer oder gar nicht, oder es ist umgekehrt. Ich versuche es mal hier darzustellen und wenn sich da eine Diskussion daraus ergibt, ist mir das wirklich recht. Der Postol ist bei der Substanzbildung eigentlich relativ, oder bei der Begriffsbildung für Substanz des Werts oder Substanz des Kapitals eigentlich relativ kurz angebunden. Er sagt nämlich, dass diese Substanz des Werts, die er nicht bestreitet, dass die aber eigentlich nur ein gesellschaftliches Vermittlungsverhältnis ist. Und wenn wir dann dagegen argumentiert haben, ja, das ist ja auch Marx, dritter Band, oder in irgendeinem Band, weiß ich gar nicht, im dritten Band, es ist auch die Verausgabung von Muskel, Herz, Hirn und erster Band. Und an einer anderen Stelle kommt auch noch die Hand dazu. Dann haben die uns immer vorgeworfen, ja, dann wäre ja die Substanz des Wertes etwas Physisches. Und da sagen wir, ja, es ist nichts Physisches, aber es ist etwas Realabstraktes. Und diesen Begriff oder dieses Wort Realabstrakt ist schwer in diese Krisisleute hinein zu vermitteln. Ich würde vermuten, dass wenn wir mit Moishe Postol direkt diskutieren, dass er dann auch die eine oder andere Schwierigkeit hat. Also dieser dialektische Gedankengang, dass also die Substanz des Werts und damit die Substanz des Kapitals zwar auf der einen Seite eine physiologische Voraussetzung, nämlich die Verausgabung von konkreter und natürlich abstrakter Arbeit hat, auf der anderen Seite auch selbstverständlich, weil der Kapitalismus so beschaffen ist, ein gesellschaftliches Vermittlungsverhältnis ist, diese beiden Dinge zusammen zu sehen. Ne, das war jedenfalls in dem Seminar, wo wir waren, bei den Krisisleuten nicht zu machen. Und die berufen sich aber, und deswegen erwähne ich die so oft, immer wieder auf Moishe Postol, dass dort eben auch drinsteht, dass es eigentlich, und das stimmt auch, eigentlich nur ein reines Vermittlungsverhältnis gesellschaftlicher Art ist. Damit, da kann ich jetzt schon mal vorausgreifen, ist einer der Gründe zu suchen, oder darin ist einer der Gründe zu suchen, warum der Moishe Postol keine fundamentale oder keine radikale oder eigentlich überhaupt keine Krisenkritik oder Krisentheorie zustande bringt. Denn wenn ich darauf beharre, dass die Substanz des Kapitals oder die Substanz des Wertes ausschließlich in einem gesellschaftlichen Vermittlungsverhältnis besteht, ne, dann kann keine Quantisierung von dieser Substanz oder dieses Wertes stattfinden. Das geht nicht, weil ein Verhältnis lässt sich zwar als Quantität irgendwie mal fassen, aber diese Quantität ist nie und nimmer bestimmbar, eindeutig. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich auch außerstande zu sagen, die Wertsubstanz, die heute in den heute produzierten Waren drinsteckt, wird tendenziell immer weniger. Das geht dann nicht, weil ein gesellschaftliches Vermittlungsverhältnis hat immer dieselbe, entweder gar keine Quantität oder immer dieselbe, weil es ja nur ein Verhältnis ist. Und das kann dann also weder zu noch abnehmen oder lässt sich jedenfalls nicht bestimmen. Sodass der prozessierende Widerspruch auf der einen Seite durch die Produktivitätssteigerung werden immer mehr Waren pro Stück Wert produziert. Auf der anderen Seite ist der Wert oder die Substanzbildung des Werts ja die fundamentale Voraussetzung für Kapitalismus überhaupt. Die lässt sich dann nicht mehr greifen, nicht mehr begrifflich bestimmen. Und damit bin ich außerstande, wenn ich wie Postol argumentiere, bin ich außerstande, eine Krisentheorie zu formulieren. Jedenfalls eine Krisentheorie, so wie wir sie verstehen. Ja, das war jetzt nicht das Referat von Georg, aber jetzt das zum Begriff Substanz des Kapitals als ersten Unterschied fundamentaler oder größerer Art, den wir zwischen unserer Position und der Position von Moishe Postol gefunden haben. Also es sind zwei Teile immer noch da. Ist es mit der Substanz des Kapitals damit im Wesentlichen abgedeckt, was in dem Seminar passiert ist? Ja, gut. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, den Zeitbegriff. Bei Postol, und da wird es wirklich schwierig, da muss ich auch zugeben, ich lese immer wieder ein paar Stellen bei Moishe Postol nach und bin also ja, immer noch nicht ganz sicher, ob ich es wirklich vollkommen verstanden habe. Der Bernd, der den Vortrag bei uns gehalten hat, der hat also auch zunächst erstmal einen heftigen Anlauf genommen, indem er den Zeitbegriff oder die Vorstellung, was ist Zeit, durch die prähistorische und historische Geschichte oder aufgeschriebene Geschichte der Menschheit mal so Revue passieren hat lassen. Er hat das im Wesentlichen von den Sumerern begonnen bis hin zum Mittelalter oder Neuzeit mal so ein paar Beispiele gebracht, wie denn die Zeitauffassung der Menschen damals gewesen sein muss. Ich weise nur auf einen Punkt hin, weil es sonst zu weit führen würde. Vielleicht ist es auch nicht der wichtigste, aber für mich ist es einer, der es anschaulich darstellt, wie die Zeitvorstellungen sich geändert haben. In früheren Zeiten, also bis bei den Sumerern noch, aber auch in prähistorischen Zeiten noch, war die Zeitvorstellung, wenn es sowas überhaupt gegeben hat, mehr eine zyklische. Berühmtes und anschauliches Bildzeitungbeispiel ist dieser Inka-Kalender, der auf Zyklen beruht, und wenn ein Zyklus aufhört, na, dann glauben viele naive Menschen, die Bildzeitung lesen, dass dann die Welt untergeht. Die geht nicht unter, weil Zyklen haben ja die Eigenschaft, dass sie immer wiederkehren. Und das war der Begriff der Zeit in früheren Zeiten. Für uns ist spätestens seit Newton klar, dass die Zeit in einem Zeitstrahl abläuft. Das ist die ganz normale Vorstellung. Und diese Zeitstrahlvorstellung, die kann es ja erst geben, wenn ich eine Zeit brauche, die in eine Richtung läuft und in gar keine andere, also auch nicht zyklisch ablaufen kann, wenn ich das Verhältnis von Produktionsmenge zu einer Zeiteinheit, also Produktivität, als wichtiges Kriterium in dem Metabolismus mit der Natur im Rahmen des Kapitalismus benötige. Soll ich eine kurze Pause machen? Ja, bei Moishe Postol geht es also nicht um diesen historischen Abriss, obwohl er auch ein paar Beispiele bringt aus den Chinesen oder aus dem Mittelalter, als dann die Kirchenglocken eingeführt worden sind, ungefähr zu einer Zeit, in der es tatsächlich nötig war, von ausgehend von verschiedenen Mönchen oder verschiedenen Klöstern die Zeit einzuteilen in eine Arbeitszeit und in eine Nicht-Arbeitszeit. Und das ist dann sozusagen bei Moishe Postol einer der Kriterien für den Übergang eines anderen Zeitbegriffs, weil da die Arbeitskraft auch zur Ware geworden ist, und die Ware muss man über die Zeit hinweg möglichst effizient anwenden, und dazu braucht man auch ein Wissen darüber, wann welche Zeit denn ist, und dazu sind die Kirchenglocken, die glaube ich zunächst erstmal so im 14. Jahrhundert auf den Dörfern oder zunächst in den Städten, dann auf den Dörfern eingeführt worden sind. Nee, aber es geht bei ihr seht schon, ich drücke mich da gerne vor, dem eigentlichen zentralen Begriff. Der zentrale Begriffspaar bei Moishe Postons und Zeit ist die abstrakte Zeit versus die historische Zeit. Und wer den Moishe Poston gelesen hat, der möge durchaus kritisch meine Worte begleiten, weil ich muss sagen, ich wäre dankbar über jeden Hinweis, um das mal tiefer zu verstehen. Also ich habe den Moishe Poston so verstanden, dass die abstrakte Arbeit abstrakte Zeit ein Begriff ist, der Eigenschaften hat, wenn die Arbeitskraft über einen Zeitraum angewendet ist, dann wird damit sozusagen eine Stunde oder eine Zeiteinheit dieser abstrakten Zeit definiert. Wird ein produktiveres Arbeitsmittel eingeführt, beziehungsweise steigert sich, wird durch andere Maßnahmen die Produktivität der Arbeit gesteigert, bekommt diese abstrakte Arbeit eine neue Qualität, also oder eine neue Quantität ist dann kürzer und verbraucht damit sozusagen oder wird damit von der historischen Zeit sozusagen aufgefressen. Das heißt, seine Formulierung ist in etwa so, dass die abstrakte Zeit in der historischen Zeit sozusagen nach vorne geschoben wird und damit die historische Zeit immer mehr übergreift auf die abstrakte Zeit. Und das ist einer der Widersprüchlichkeiten, die dazu führen können, dass der Kapitalismus überwunden wird. Seltsamerweise, und das hat mich überrascht, darum bin ich da immer noch am Nachdenken, sagt Poston nicht, und das war einer unserer Kritikpunkte, er sagt nicht, dass sowohl die historische als auch die abstrakte Zeit, so wie wir sie heute verstehen, mit der Transformation zu einer postkapitalistischen Gesellschaft überwunden oder abgeschafft werden muss, sondern für ihn ist die historische Zeit diejenige, die dann sozusagen von der neuen Gesellschaft gehandhabt werden müsste. Das ist also ein Unterschied, zumindest in meiner Herangehensweise, in meinem Denken, wo der Poston auch wieder zu kurz greift. Das ist dann später auch noch wichtig in dem Punkt Absenz der Krisentheorie, wo wir darauf nochmal zurückkommen, dass seine Widersprüchlichkeiten, jetzt hier historische versus abstrakte Zeit, aber auch an anderen Stellen, die seine Widersprüchlichkeiten irgendwo konstruiert sind oder nicht bis zum Ende sich durchhalten oder er hält sie nicht bis zum Ende durch. Ja, das war das Thema Zeitbegriff. Unsere Kritik also, sein Aufzeigen des Widerspruchs zwischen historischer und abstrakter Zeit greift zu kurz und vermeidet, was später nochmal sich in anderer Weise wiederfindet, und vermeidet sozusagen die endgültige Überwindung von etwas, was da ist, nämlich hier in dem Fall die zwei widersprüchlichen Begriffe von Zeit. Ja, so, dann das Nächste. Bevor ich dann zu dem Krisenthema komme, hat die Roswitha jetzt unter zwei Themen referiert. Eines ist der methodologische Individualismus, aber eng damit zusammenhängt das Aufzeigen des Unterschieds der Herangehensweise zwischen Poston und Robert, nämlich dass Roswitha formuliert hat, dass der Poston, ich sage mal so, sich zu stark an die Aufteilung bei Karl Marx, Band 1, Band 2, Band 3 hält und die Warenform sozusagen als die Urform, von der aus alles zu schließen und zu folgern und begrifflich zu entwickeln wäre, ausgeht. Und Robert Kurz dem sozusagen entgegenhält und sagt, zunächst erst einmal muss man von der Kapitalform ausgehen. Das ist ja ein Gedankengang, der sich auch erst in den letzten 10, 15 Jahren auch bei Robert wiedergefunden hatte. Wenn ich von der wahren Form ausgehe, dann muss ich ja eigentlich auch davon ausgehen, dass sozusagen der Wert, den die Arbeit in oder die, die von der Wert, der von der abstrakten Arbeit sozusagen in diese Waren hineingebracht wird in irgendeiner Weise, müsste ich auch davon ausgehen, dass sich dieser Wert dann auch genau in jeder einzelnen Ware tatsächlich wiederfindet. Und das ist auch ein Widerspruch, der der von unserer Position gegenüber dem Moische Postron festzuhalten ist. Denn wir, jedenfalls ich persönlich, bin mir noch nicht ganz sicher, ob in einer einzelnen Ware, auch wenn ich sage, eine Einzelware gibt es für sich genommen natürlich nicht, aber eine Einzelware aus der Gesamtmenge aller Waren herausgegriffen, ob ich da sinnvollerweise definieren oder bestimmen kann, dass in dieser einzelnen Ware auch ein Anteil des Gesamtwerts der Gesellschaft oder ein individuell von einem Arbeiter in diese Ware hinein verbrachter Wert drin ist. Bei Moische Postron wird es immer unterstellt und daraus entwickelt er viele seiner Gedankengänge, und Robert Kurz steht sozusagen auf dem Gegenstandpunkt: Der Wertbegriff ist eigentlich nur ein gesamtgesellschaftlich sinnvoller. Und wenn das so ist, dann kann man also jedenfalls quantitativ bestimmt keinen Wert in einer Einzelware finden, sondern nur als abstraktes, weil eine Ware eben Anteil von einer Gesamtwarenmenge ist. Was meinst du mit finden? Man kann Wert in einer Ware finden oder nicht finden, aber was soll das heißen? Ist vielleicht verkürzt ausgedrückt, also wenn abstrakte Arbeit verausgabt wird, heißt die Frage hier, die zu stellen ist in der Auseinandersetzung mit Postron, geht dann eine individuell erzeugte Menge an Wert in die Ware, in die Einzelware über? Und kann ich dann finden oder kann ich dann begrifflich wenigstens bestimmen, dass ein bestimmtes Quantum dieser verausgabten abstrakten Arbeit in einer Einzelware ist oder nicht? Jetzt hast du dich anders ausgedrückt als vorher. Jetzt hast du von Menge an Wert gesprochen. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Man muss unterscheiden, ich würde sagen, jede Einzelware enthält Wert. Nur wie viel, das lässt sich nicht individuell bestimmen. So. Also die Menge an Wert kannst du nicht bestimmen, aber ich fände es sinnlos zu sagen, also ich denke, jede Ware ist Träger von Wert. So. Aber was wir nicht wissen können... Ja, Roswitha, gleich. Ich meine aber, dass die Wertmenge, die Quantität des Werts tatsächlich statistisch, empirisch oder mengenmäßig überhaupt nicht bestimmt werden kann. Also weder in der Einzelware noch. Also, denke, das Zentrale ist ja eigentlich im Gegensatz zu Postron, was der Robert Kurz sagt, dass es ihm irgendwie darum geht, also so dieses Ganze in Augenschein zu nehmen. Und zwar heißt es für ihn halt auch, dass nicht nur der erste Band irgendwie sozusagen der Zentrale ist, sondern dass man alle drei Bände lesen muss und gerade auch hinsichtlich der ganzen Krisenthematik den dritten Band. Und ihm geht es ja jetzt weniger darum, dass er jetzt nicht sagen würde, also der Robert Kurz meint jetzt, dass da in der einzelnen Ware kein Wert steckt. Das ist, denke ich, nicht so das Problem, sondern das Problem ist das, ob du halt sozusagen von diesem Ganzen ausgehst und von der Kapitalform und der Entfaltung und dann sozusagen im Nachhinein sagst, ja, in der Ware steckt auch Wert. Oder aber, ob du jetzt von den ersten 150 Seiten im Kapital ausgehst und dann das halt sozusagen hochrechnest. Also das ist so der prinzipielle Unterschied, glaube ich. Ja, ich und darin zeigt sich dann eben auch dieses Problem des methodischen Individualismus. Weil nämlich der Postron, wenn er da also von der Ware ausgeht, also genau das machen würde, was der Robert. Also das Problem bei Marx, das man ja auch als Darstellungsproblem bezeichnet hat, ist gleich vorbei. Das Problem bei Marx ist doch, dass er einerseits mit der Ware anfängt, weil er nicht anders den Begriff des Kapitals sozusagen herleiten kann, dass aber die Ware als vollentwickelte Form, so wie er sie am Anfang des Kapitals schon erscheint, ja immer den Begriff des Kapitals schon voraussetzt. Das ist dieses Vermittlungsproblem, das Marx halt so löst, indem er diesen zweiten Aspekt erstmal sozusagen weglässt und so tut, als könnte man jetzt. Ja, das ist der Kern, das ist das, was dann, wenn sich das verallgemeinert von Robert Kurz als methodischer Individualismus bezeichnet worden ist. Genau. Ich denke, dass man hier sagen kann, dass die gesamte Arbeitszeit repräsentiert, die Mengenverausgabe. Ja. Aber der ganze Gesamtmengenanwahn muss sich ja immer über den. War auch schon wieder etwas falsch. Die Gesamtmengenanwahn muss sich ja auf dem Markt realisieren. Also der Wert muss sich ja realisieren. Und in der Realisierung kann natürlich was passieren, je nachdem, wie die Arbeitszeiten verteilt waren, auf welche Sektoren verteilt waren. Das sagt ja Marx dauernd und immer wieder, dass in bestimmten Sektoren viel zu viel gearbeitet worden ist. Also die Waren werden gar nicht nachgefragt, andere Waren werden dafür. Das wenig ist eine planlose Produktion, die erst auf dem Markt realisiert wird. Wie gesagt, auf den anderen Abteilungen ist zu wenig realisiert, sondern in den Abteilungen mehr an Wert gewonnen werden. Es wird kein Arbeitszeit in den Waren steckt. Ja. In anderen Produktionsabteilungen kann sich der Wert überhaupt nicht realisieren. Es kann sogar im Extremfall sich noch fassen. Das ist ein sehr großer Extremfall. Kann es sogar vorkommen, dass alles Holz weggeschmissen wird? Alle Kartoffeln weggeschmissen werden, wie das in Frankreich vor, ich glaube, in den 80er Jahren war, der Fall war. Da wurde eine ganze Obsternte weggeschmissen, weil die nicht verwertbar war. Also man könnte beinahe sagen, es war fast überhaupt kein Wert in den Produkten enthalten, weil die Arbeitszeit, die in die Produkte investiert war, so verteilt war, dass sich bestimmte Punkte überhaupt nicht auf dem Markt verwerten ließen. Also die Arbeitszeit, die da drin war, nicht realisiert werden konnte auf dem Markt. Deshalb war natürlich Arbeitszeit drin. Es war natürlich Arbeitszeit drin, aber da die Arbeitszeit, also dieses Produkt, das in der Arbeitszeit auf dem Markt nicht realisiert werden konnte, hatte das Produkt praktisch fast keinen Wert. Das kann im Kapitalismus wirklich vorkommen. Und das ist ja eines der großen Übel im Kapitalismus, dass so viel Arbeit auf dem Markt vernichtet werden kann. Und überhaupt nicht zählt. Das ist doch. Ja, ich denke aber, das ist richtig, was du sagst. Ich denke aber, da würde der Postulant auch zustimmen. Ja, das ist im Grunde das, was bei Marx auch schon steht. Ja, das ist immer wieder, dass der Mechanismus der Realisierung, also man kann einfach nicht sagen, das gibt auf der einen Seite Wert, das ist die investierte Arbeitszeit. Und es gibt auf der anderen Seite den Markt. Das ist ja ein dialektischer Zusammenhang. Das muss ja in dem Gesamtprozess sich ausgleichen. Das Produzierte, ja, und das, was auf dem Markt passiert. Und deswegen, da das alles ungeplant verläuft, kann es in der Realisierung ganz große Verschiebungen geben zwischen den Arbeitszeitverhältnissen, die sie in der Produktion waren. Also die Geltungswelt.